Contrabanda. Niemandsland, terra de ningú. Den die Architektur eines Ortes ist immer abhängig von seiner Geschichte. Das Geld, was sie nicht wichtig ist, sondern die Liebe und das Glück. Was ist denn? Was sind das? Ja, ich weiß ja auch nicht, was die Genossen da wieder also. Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen? Kinsheim, Niemandsland, Felicitats pel 5è aniversari. Quins anys, una veu lliure, una memòria lliure. Niemandsland, terra de ningú. Contrabanda FM, 91.4, Barcelona. Hallo. Hier ist wieder Niemandsland, hier ist wieder Kontrabanda 91.4 FM. Es ist mal nicht Samstag, sondern, meine Damen und Herren, liebe Radiofreunde und Freundinnen, es ist Freitag. Wer uns also an einem Samstag hört, der soll wissen, die Sendung war direkt am Freitag. Und wer uns an einem Freitag hört, soll wissen, die Sendung war direkt am Freitag vergangener Woche. Herzlich willkommen. 2 Stunden Niemandsland mit Kultur, Politik, Geschichte und viel, viel Musik. Und heute auch mal wieder Gäste im Studio. Es ist Freitag, der 12. Juli 2013. Übrigens, die Temperaturen hier im Herzen von Barcelona schwül und drückend. Gefühlte 30 Grad. Reale 33 Grad. Ich fühle also 3 Grad weniger, als objektiv da sind. Toll. Ich hatte gerade gesagt, heute hier Besuch im Studio. Da ist zuerst einmal eine charmante junge Dame. Hallo. Hallo. Bitte, stell dich doch mal unseren Hörerinnen und Hörern vor. Hallo, ich heiße Maricel, aber fast alle nennen mich Mary. Ich war in Granollers geboren, aber jetzt wohne ich in Las Franqueses del Vallès. Eine große Gemeinde neben Granollers mit ungefähr 20.000 Einwohnern. Mhm. Ich bin 20 Jahre alt. Meine Hobbys sind die Fotografie, das Kino, der Tanz und Ausflüge in die Berge machen. Aber vor allem liebe ich Tiere. Deshalb studiere ich Tiermedizin auf der UAP, die Universität Autonoma de Barcelona. Und jetzt habe ich das 2. Studienjahr beendet. Meine Muttersprachen sind Katalanisch und Spanisch. Und außerdem kann ich gut Deutsch, Englisch und Französisch. Ich habe diese Sprachen viele Jahre gelernt, aber es fehlt mir noch viel, um zu verbessern. Ich liebe Tiere sehr, wie ich vorher gesagt habe. Und ich liebe auch Musik. Ich höre gerne täglich Musik, wenn ich allein bin, um mich zu entspannen und zu ausschalten. Ja, das war Maricel. Sehr jung, die sitzt hier, sie lacht jetzt. Danke Maricel für die Vorstellung. Ich habe dir auch, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, ein paar Tiere hier ins Studio geholt. Ja. Wir haben hinten eine große Wiese, da ist ein Gitter und da laufen die Tiere. Die Tiere haben alle ein Mikro und man hört sie. Moment, kommt ein Pferd. Gut, neben Mary sitzt eine andere junge Frau. Hallo Nuria. Hallo, wie du gesagt hast, ich heiße Nuria. Ich komme auch wie Mary aus Las Franqueses del Vallès, weil sie ist meine Schwester. A les franqueres del Vallès ist eine kleine Gemeinde, die fast 30 Kilometer von Barcelona entfernt ist. Ich bin jetzt 90 Jahre alt und habe gerade mein zweites Semester in Architektur beendet. Entschuldige, Nuria, dass ich dich unterbreche. Du bist 19. Ei, Entschuldigung. Ganz jung, ja. Ja, ich bin 19, Entschuldigung. Ja. Ich studiere auf der Polytechnischen Universität in Barcelona und die Schule von Architektur liegt direkt an der Diagonal. Die Diagonal, müssen wir vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern sagen, ist eine große Verkehrsstraße hier, die geht quer, wie der Name schon sagt, diagonal durch die ganze Stadt. Ja, es ist die größte Straße in Barcelona. Ich habe verschiedene Hobbys, zum Beispiel Schwimmen, Tanzen, Reisen und mit meinem kleinen Kater Bolo spielen. Aber was ich am liebsten mache, ist Lesen und Zeichnen. Ich habe zwei Muttersprachen, wie Mary, Katalanisch und Spanisch, aber ich spreche auch Englisch, Französisch und Deutsch. Etwas, was ich liebe, ist mein Freund Victor, aber es ist eine Person, nicht eine Sache. Und was ich hasse, sind die langen und langweiligen Wege, die ich jeden Tag mit dem Zug machen muss, um in die Uni zu fahren, Entschuldigung. Wenn ich nur in Barcelona leben könnte. Ja, da würde dich freuen, wenn du nur in Barcelona leben könntest. Du hast gesagt, etwas, was du liebst. Du wolltest natürlich sagen, jemand, den du liebst. Das war ein kleiner Witz, ne? Ja. Ja, das war Nuria. Beide sind aus dem Vallès. Beide jungen Frauen. Und dann zu meiner Linken hier am Studiotisch sitzt ein junger Mann. Hallo. Hallo. Wie heißt du denn? Ich heiße David und ich komme aus Katalonien und ich bin 21 Jahre alt. Ich spiele gern Tennis und gucke Serien. Also im Unterschied zu Mary und Nuria spreche ich ganz Französisch. Ich studiere Industrieingenieur auf der Polytechnischen Uni, die liegt in Barcelona, in der Nähe von der Uni von Nuria, Entschuldigung. Ich liebe es zu reisen und andere Kulturen erleben, aber ich hasse den Zug nehmen, weil er meistens spät kommt und ich hasse auch YouTube-Werbungen. Du hast Werbungen auf YouTube? Ja, es gibt viele da. Gibt es zu viele? Ja. Heutzutage ja. Ja, ne? Ja gut, was soll man machen? Bekommen die Künstler eigentlich etwas ab von dem Geld für Werbung von YouTube oder geht das nur an die Bosse von YouTube? Weißt du da etwas drüber, David? Das Geld für die Werbung bekommt YouTube ja Geld. Und bekommt auch von den Künstlern jemand etwas von dem Geld oder ist das nur für die Firma YouTube? Ich weiß es nicht. Ich glaube beide vielleicht. Ja, vielleicht. Die Künstler auf YouTube fordern seit Jahren pro Klick 1 Cent, das ist nicht so viel und dann hätten sie auch was davon. YouTube weigert sich. Wir sollten vielleicht Druck machen und YouTube auch dazu zwingen, den Künstlern etwas abzugeben. Jo, das war also die Vorstellungsrunde. 3 junge Leute hier im Studio heute, meine Damen und Herren. Für alle, die jetzt mit dem Auto in Richtung Süden unterwegs sind und es ist ihnen im Auto, im Wageninneren zu heiß, den rate ich, sie sollten einmal den Kopf aus dem Fenster halten. Ja. Auf den Kaktus, der ist böse und heiß und ich fett und verdorben. Und du so nett, nimm den Fuß von der Bremse, ich muss ins Bett. Wer nicht geht, kommt nie wieder. Wer bleibt, ist nie weg. Und Füße im Sand und dann scheiß auf die Hummer. Die sind böse und heiß und bringen Kummer und Elend an jeden Strand. Nimm die Hand von der Hupe, ich will an Land. Wer nicht schwimmen kann, taucht. Wer nicht taucht, runter vom Strand. Ist, bist du für mich und dann scheiß auf Metaphern. Die sind böse und heiß und im Gesicht haben sie Pickel. Die sind nicht schön. Nimm die Hand aus dem Auge. Ich will dich sehen. Wer nicht sitzen kann, liegt und wer liegt, kann nicht mehr stehen. Auf Eis und dann scheiß auf die Mayo, die ist böse und heiß. Tu die Hände an Steuer, wir fahren im Kreis. Glücklich ist der, der seinen Namen noch weiß. Wer nicht fahren kann, läuft. Wer nicht läuft, dreht sich im Kreis. Sommer in der Stadt, es ist wirklich heiß, hier im Studio tropft das Kondenswasser von den Wänden, zumindest mir von der Stirn. Es ist ein heißer Julitag hier in der Stadt. Unsere jungen Freunde sind hier im Studio mit uns. Ich freue mich natürlich, dass sie alle da sind. Das war klasse, ich möchte euch nochmal meinen Dank aussprechen, dass ihr gekommen seid. Das ist toll. Maddie, ich stelle dir mal eine Frage, die ich jetzt allen stellen werde. Seit wann lernst du eigentlich Deutsch? Ich nehme an, die Hörerinnen und Hörer haben gemerkt, dass du sehr gut Deutsch kannst. Ich lerne seit 7 Jahren Deutsch. Seit 7 Jahren? Das ist eine ganze Menge. Und bist du schon einmal in Deutschland gewesen? Nein. Ne? Ich habe immer Lust, nach Deutschland zu fahren, aber bis jetzt habe ich keine Möglichkeit gehabt. Trotzdem bin ich sicher, dass, sobald ich kann, werde ich nach Deutschland gehen, um einen Teil meiner Ausbildung durchzuführen. Ah ja. Und vielleicht darf ich dich fragen, Nuria, warum lernst du eigentlich Deutsch? Augenblick. Ja, jetzt. Ich musste dein Mikro aufmachen. Entschuldigung. Mary und ich haben beide angefangen, Deutsch zu sprechen, weil unser Vater es wollte. Wir waren so klein, dass wir nicht wussten, warum wir das machten. Aber mit der Zeit haben wir bemerkt, dass es sehr gut für unsere Zukunft ist und dass es eine sehr schöne Sprache ist. Im Gegenteil dazu, wie viele Menschen denken. Deutsch ist eine nötige Sprache in Europa und sie wird mir in meinem Beruf sicherlich sehr gut helfen. Ja, das glaube ich auch. Deutsch ist ja auch eine Berufssprache, die in Europa sehr gefragt ist. Und David, was ist dein Motiv, dein Grund, um Deutsch zu lernen? Ich lerne Deutsch, weil ich es interessant finde. Und ich lerne auch Deutsch, weil ich in der Zukunft in Deutschland arbeiten möchte. Ja, und seit wann lernst du Deutsch? Ich lerne Deutsch seit 7 Jahren. Aha, und David, bist du schon einmal in Deutschland gewesen? Ja, ich bin 2-mal in Deutschland gewesen. Mhm. Das erste Mal war 2009. Ich habe in Augsburg, eine kleine Stadt in der Nähe von München, einen Deutschkurs gemacht. Aha. Und das zweite Mal war ich in Berlin im Urlaub. Ja, hat dir Berlin gefallen? Ja, Berlin hat mir sehr gut gefallen. Ja, da war die Mauer ja schon lange weg. Du bist ja, glaube ich, in dem Jahr, als die Mauer geöffnet, bist du geboren, ne? Oder kurz vorher. Ja. Gut. Und Nuria, habe ich dich schon gefragt, ob du schon einmal in Deutschland warst? Nein, aber leider war ich nie da. Ich habe bis heute nicht die Gelegenheit gehabt, um dahin zu fahren, aber es ist einer meiner zukünftigen Pläne. Gut, und Mary, wie sieht es bei dir aus? Warst du schon mal in Berlin? Nein, ich. Oder in Deutschland? Nein, nein. Ich will es machen, aber ich hatte keine Möglichkeit. Ja. Sag mal, Mary, wenn man Deutsch lernt, will man das ja irgendwann auch bestätigt bekommen mit einem offiziellen Dokument, mit einem Zertifikat. Hast du schon eins gemacht, Mary? Ja, ich hatte vor 4 Jahren den B1-Prüfung gemacht. Ah ja. Im Goethe-Institut, ja. Mhm. War die schwer? Nein. Nein, eigentlich war nicht. Gut, ja. Nuria und du, hast du schon eine Prüfung? Ja, ich habe auch wie Mary den Zertifikat B1 gemacht, aber ich habe auch letzten Sommer den Goethe-Zertifikat B2 geschafft. Ja. Und jetzt, wir vorbereiten uns auf den C1. Ihr bereitet euch auf die C1-Prüfung vor? Ja. Ja. Gut, die ist ein bisschen schwerer, ne? Ja. Das haben wir gesehen. Wir haben gesehen, da gibt es eine Übung, die ist sehr schwer. Ich glaube, das ist die Leseverstehen 3. Ne? Ja. Da muss man also Wörter finden, die in die Lücken passen. Und da haben wir gesehen, uiuiui, das ist nicht leicht. Ne? David, hast du schon eine offizielle Prüfung? Nein, ich habe noch nicht eine offizielle Deutschprüfung gemacht. Ja? Aber vielleicht werde ich nächstes Jahr eine machen. Ja? Du könntest ja mindestens die B1-Prüfung, nein, die B2-Prüfung anfangen, oder? Was denkst du? Ja, würde ich gerne. Dein Niveau ist ja klasse. Oh, noch einmal das Pferd, das läuft hier immer hin und her. Ja. Wir haben hier nämlich einen kleinen Bauernhof improvisiert mit Kühen, Pferden, Vögelchen. Gut, vielleicht noch eine Fragerunde. Es geht um die deutsche Kultur und Geschichte. Wenn man eine Sprache lernt, dann lernt man ja automatisch auch etwas mit aus der Kultur und Geschichte dieses Landes. Und kennt ihr da etwas? Vielleicht, Mary, kennst du die deutsche Kultur und Geschichte ein bisschen? Ich kenne allgemeine Sachen, die ich im Gymnasium gelernt habe. Auch habe ich im Deutschunterricht viel Musik gehört, viele Filme und Serien geguckt und viele Artikel gelesen. Aber was sollte ich mehr machen, ist die Nachrichten auf Deutsch zu gucken. Ja, aber interessierst du dich für Politik und aktuelles Geschehen, oder? Ja, aber ich habe nicht zu viel Zeit, Ja. Klar. Aha. Und Nuria, du, interessierst du dich für deutsche Kultur und Geschichte, beziehungsweise kennst du etwas? Ja, ich interessiere mich, aber ich kenne sie nicht sehr gut im Moment. Mhm. Ich kenne nur die wichtigste und bekannte Periode der Geschichte Deutschlands, weil wir haben sie im Deutschunterricht gelernt. Mhm. Und bei Kultur vielleicht habe ich ein bisschen mehr Kenntnisse, weil wir haben viele Filme und Musik gehört und gearbeitet. Aber auf jeden Fall ist die Kultur so ausführlich, dass ich werde viele Jahre brauchen, um eine gute Perspektive zu haben. Ja, aber einen kleinen Überblick hat man, ne? Ja, ja. Ich glaube, das Wichtigste an der deutschen Kultur ist erstmal Emil und die Detektive. Ne? Wer Emil und die Detektive kennt, der kennt schon einen großen Teil der deutschen Kulturgeschichte. Paul Panzer, ich begrüße Sie. Und die anderen Dinge, die wichtigen Epochen, die natürlich auch eben durch Kino und Literatur und auch durch das aktuelle Geschehen immer wieder bekannt werden, ist die Nazizeit und auch die Zeit der Maueröffnung bzw. der deutschen Teilung. David, was kennst du denn von der deutschen Kultur und Geschichte? Leider kenne ich nicht viele von der deutschen Kultur. Ich kenne nur, was ich im Unterricht gelernt habe. Mhm. Aber ich interessiere mich sehr vor die Zeit der deutschen Teilung. Ja. Und gibt es etwas, was du den Hörern empfehlen könntest? Vielleicht einen Film, den du gesehen hast, oder eine Epoche, oder ein Buch, das du gelesen hast? Ja, der Film Goodbye Lenin hat mir sehr gut gefallen. Ja. Der Film ist eine Mischung aus Drama und Komödie. Mhm. Und die Handlung spielt zur Seite der Maueröffnung in Berlin. Ja. Da werden wir nachher noch ein bisschen drüber sprechen, über den Film Goodbye Lenin. Ich glaube, du hast auch eine kleine Kritik vorbereitet für die Hörerinnen und Hörer. Das machen wir später. Gut, ja, gibt es etwas, was dich persönlich an der deutschen Geschichte besonders interessiert, Mary? Ich würde sagen, dass es viele interessante Episoden der deutschen Geschichte gibt. Alles, was zum Zweiten Weltkrieg oder zur Nachkriegszeit gehört, interessiert mich. Mhm. Ja. Ja, Nuria, und wie sieht's bei dir aus? Ich habe viel daran gedacht, ein paar Monate in Deutschland mein Studium zu machen, kurz gesagt in Berlin. Deshalb interessiert mich sehr die Geschichte dieser Stadt, denn die Architektur eines Ortes ist immer abhängig von seiner Geschichte. Ja, das ist gut gesagt. Die deutsche Architektur wirst du schon in Berlin studieren können, wenn du da mal hinfährst. Da hast du natürlich die Schinkel-Architektur, Bauhaus, ja, und diesen ganzen imperialen preußischen Architektur-Monster-Blödsinn, wie man sagen könnte. Gut. Nochmal das Pferd. Mary, du bist Tierärztin, ne? Studentin. Studentin, genau. Ja. Du wirst Tierärztin werden. Du studierst Tiermedizin. Mhm. Hast du da auch mit Pferden zu tun? Ja. Ja? Ja, ja. Ich habe etwas über Pferde gemacht. Und du hattest einmal, soweit ich mich recht erinnere, eine Arbeit gemacht über Katzen, über Katzentherapie, ja, oder sowas. Im Abitur habe ich das gemacht. Ja, das, ja, war deine Abiturarbeit, ne? Ja. Mhm. Aha. Und da hattest du auch mit einer Frau in Deutschland Kontakt aufgenommen, ja, soweit ich mich erinnere. Ja, sie war eine Psychologin. Ja, gut. Das war natürlich auch toll, weil da konntest du ja deine Deutschkenntnisse praktisch direkt einsetzen, um konkrete Informationen zu bekommen. Ne? Ja. Und das war natürlich auch eine tolle Bestätigung fürs Lernen. Ne? Ja, ich habe ja ein Interview gemacht. Ja. Niemandsland 91.4 FM bei Contrabanda. Mittlerweile sehr warm hier im Studio. Die Temperaturen sind jetzt oben auf 32 Grad gestiegen. Mal gucken. Ich würde sagen, ich bringe ein bisschen erfrischende Musik. Wir haben hier die Jazzkantine, die kreist hier auf meinem Plattenteller. Und für alle Leute, die Jazz mögen und für alle Leute, die Hip-Hop mögen, die Kuh, Moment, die Jazz und Hip-Hop mögen, habe ich hier eine Mischung. Jazz und Hip-Hop zusammen. Oh, Jazz. We'll be right back.

Jo, Mehdi, Nuria und David hier im Studio heute. Mal ein Niemandsland etwas anders mit Gästen, die über ihre Erfahrungen beim Deutschlernen ein bisschen berichten. Und ich hatte den Schülerinnen und Schülern auch eine kleine Hausaufgabe gegeben. Ich hatte gesagt, überlegt doch mal, ob ihr einen Held oder eine Heldin der Geschichte habt und ob ihr über dieses Thema etwas sagen wollt. Und da frage ich natürlich zuerst mal Mehdi. Hast du einen Held oder eine Heldin in der Geschichte? Ja, ich denke viele Male an Jane Goodall. Ja. Für mich ist sie eine sehr inspirierende Frau und ein Vorbild. Jane Goodall ist eine bekannte englische Verhaltensforscherin, die auf Primaten spezialisiert ist. Sie hat besonders viel über die Schimpansen erforscht und entdeckt. Und sie fasziniert mich, weil sie fast 80 Jahre alt ist und sie arbeitet noch, um unsere Welt zu verbessern. Ich habe sie in einer Konferenz in Cosmocaixa letztes Jahr kennengelernt. Und sie hat da über ihr Leben, ihre Erfahrungen und ihre Projekte als Forscherin gesprochen. Das ist ja interessant. Ja. Eine Frau, die mit Schimpansen arbeitet. Hatte sie denn auch ein Exemplar mitgebracht, einen Schimpansen dabei vielleicht? Eine Puppe. Eine Puppe, eine Schimpansenpuppe. Ja. Ja, und die hat euch begrüßt, so hallo, hallo. Ja. Ja. Mhm. David, hast du einen Held in der Geschichte? Ja, als ich ein Kind war, war Robin Hood mein Lieblingsheld. Mhm. Er hat in Sherwoodwald gewohnt, der liegt in der Nähe von der Stadt Nottingham. Und er hat vor arme Leute gekämpft. Ja, das ist toll. Gibt es heute so jemanden, der sowas macht? Gibt es hier in Spanien irgendeine Figur, wo man sagen könnte, das ist der spanische Robin Hood? Nein, heute gibt es nur die Politiker, die kämpfen für die reichen Leute. Ne? Ja. Das sind die Robin Hoods, die klauen den Armen und geben es den Reichen. Also das Gegenteil von Robin Hood, leider. Meine Damen und Herren, Sie hören Niemandsland, Sie hören 91.4 FM hier in Barcelona. Es ist ein schwüler Freitagnachmittag für die einen. Für die anderen, die uns morgen früh hören werden, ist es natürlich ein Samstagvormittag. Ein Ort zum Träumen, Nuria. Ich habe viele, aber den Beste, dass ich denke, ist eine bergige Landschaft mit einem großen See mit klarem Wasser. Es gibt auch da ein einzelnes kleines Holzhaus mit Schornstein und es ist alles grün und voll mit Pflanzen. Das ist für dich der Ort, wo du gerne wärst am liebsten und da würdest du auf der Terrasse vielleicht sitzen, träumen und auf die Berge schauen. Ja. Toll. Und ein Bier trinken und langsam bleiben. Ein Bier oder ein Kakao? Mary, hast du einen Ort zum Träumen? Ja, irgendeiner, der Berge hat, um schöne Landschaften betrachten und wandern zu können. Orte wie dieser erlauben mir, mich zu entspannen. Und David, dein Ort zum Träumen? Ich habe viele, aber ich träume von Reisen nach Costa Rica, weil die Landschaft da sehr schön ist und es viele Artenvielfalt gibt. Artenvielfalt an Pflanzen und an Tieren. Oder auch an Menschen. Ja. Ja. Bleiben wir gleich beim Thema. Das ist der Ort zum Träumen. Aber überlegt euch einmal auf einer einsamen Insel. Was würdet ihr da mitnehmen, Nuria? Was würdest du mitnehmen? Natürlich und ohne Zweifel mein Freund Victor, mein Kater und Mary. Aber keine Objekte. Dann grüßen wir doch mal unsere Liebsten von hier aus. Ne? Willst du den Victor nicht mal grüßen? Ja, hallo Victor, ich schicke dir eine Grüße. Ja, und auf Katalanisch, damit er dich versteht. Hola, Victor. Ah, también un patonet desde aquí, desde Barcelona. Mary, was würdest du auf einer einsamen Insel mitnehmen? Aus der ich würde meinen Kater, meine Schwester und viele gute Bücher mitnehmen. Ja. Mhm. Auch würde ich Werkzeuge und Essen mitnehmen, um zu überleben und um einen guten Aufenthalt zu sichern. Mindestens ein paar Tage. Ein paar Tage oder ein paar Wochen? Oder denken wir an Robinson Crusoe, ne? Der hat ja jahrelang überlebt in der Karibik. David, was würdest du denn mitnehmen auf einer Insel? Auf einer einsamen Insel würde ich meinen Hund und ein Kochbuch mitnehmen. Den Hund würde ich mitnehmen, um nicht allein zu sein. Mhm. Und das Kochbuch würde ich mitnehmen, um neue Rezepte zu erfinden und auszuprobieren. Ja, David, aber womit würdest du kochen? Du hast keinen Ofen. Weiß ich nicht. Du müsstest also erstmal eine Möglichkeit finden, Feuer zu machen und dann auch Pfeffer und Salz besorgen. Gut, das ist eine tolle Idee mit dem Kochbuch. Ein Buch, Nuria. Du liest doch gerne, das ja, weiß ich. Sehr gerne. Aber ich nehme zwei Bücher. Erstens, Die Säulen der Erde, wegen seiner Intrige und seiner realistischen Mittelaltererzählung und auch wegen seiner Beziehung mit der Welt der Architektur. Und dann ich nehme auch den Buch Super gute Tage oder Die sonderbare Welt des Christopher Boone. Aber der Originaltitel ist auf Englisch, The Curious Incident of the Dog in the Nighttime. Es erzählt das Leben eines autistischen Kindes und es ist sehr gut. Mhm. Ja, ich habe das Buch damals auch gelesen. Das ist von einem Richard Haddock oder so ähnlich heißt der Autor und das hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, Mary, du hast keinen Film, aber ein Buch. Ne? Ja. Ich habe kein Lieblingsbuch, aber ich habe vor kurzem eine sehr tolle Geschichte beendet zu lesen, die Millennium-Trilogie von Stieg Larsson. Ja. Ich finde, dass sie sehr toll geschrieben ist. Aha. Ja, hast du die auf Spanisch oder auf Katalanisch gelesen? Auf Spanisch, ja. Aber ich will auf Deutsch lesen. Ja, ich glaube, du hast auch das Buch auf Deutsch, da kannst du ja mal ab und zu reingucken und kannst dich dann mit deinen Kenntnissen, die du jetzt schon hast, ganz gut orientieren. Ne? Ich werde es versuchen. Ja, gut. David, hast du ein Buch oder einen Film, über den du etwas sagen möchtest? Über Goodbye Lenin. Ja. Es ist ein Film. Aha. Goodbye Lenin ist ein deutscher Film von dem Regisseur Wolfgang Becker. Mhm. Der Film ist eine Mischung aus Drama und Komödie. Die Handlung spielt zur Zeit der Maueröffnung in Berlin 1989. Er erzählt die Erlebnisse der ostdeutschen Familie Kerner. Mhm. 1978 ist der Familienvater auf der einen Seite auf der Mauer und seine Frau und seine zwei Kinder auf der anderen Seite. Die Mutter hat ihren Sohn in einer Demonstration gesehen und dann ist sie ins Koma gefallen. Als sie im Koma war, hat Deutschland sich sehr verändert. Und als sie aus dem Koma erwacht, sollte sie nicht viele Überraschungen bekommen, um nicht wieder ins Koma zu fallen. Deshalb belügt ihr Sohn sie und sagt ihr nicht, was wirklich passiert ist. Ja, da ist nämlich viel passiert. Die Mauer ist auf, der Sozialismus ist so gut wie verschwunden und der Kapitalismus hat gesiegt. Hören wir da mal kurz rein. Mein Name ist Alexander Kerner. Ich bin Bürger der Deutschen Demokratischen Republik und ich habe ein Problem. Die Mauer ist weg. Oh, Alex. Ist schon soweit? Eigentlich ist das kein Problem, aber meine Mutter hat von all dem nichts mitgekriegt. Sie liegt seit Monaten im Koma. Nur jetzt ist sie aufgewacht. Was soll ich denn jetzt machen? Sie müssen jegliche Aufregung, ja nur die Gefahr einer Aufregung von Ihrer Mutter fernhalten. Ein zweiter Infarkt wird sie nicht überstehen. Und das hier? Mama soll ihr Zimmer genauso vorfinden, wie sie es verlassen hat, ja? Ist das nicht dein Ernst? Doch. Auf tapferen 79 Quadratmetern. Die DDR lebt weiter. Auf Weltniveau. Ich will kein falsches Wort hören. Wie ist das mit den 20 Mark? Hier ist die Arbeit. Hat sich ja gar nichts verändert hier. Was soll sich auch schon verändert haben? Ach, Alex. Ich hab so einen Heißhunger auf Spreewaldgurken. Spreewaldgurken? Mensch, Junge, wo lebst du denn? Wir haben jetzt die D-Mark. So weit haben die uns schon. Dass wir im Müll rumfischen müssen. Die sind ja auch gut. Was ist eigentlich passiert in den 8 Monaten, die ich verschlafen habe? Guten Appetit und vielen Dank, dass Sie sich für Burger King entschieden haben. Muss es deine Mutter sagen? Als ob die scheiß Gurken noch nicht genug wären. Jetzt will sie auch noch Fernsehen. Ja. 2-1 Berlin. Auf ein neues Tuch. Hat Genosse Erich Honecker in einer großen humanitären Geste der Einreise der zufluchtsuchenden BRD-Bürgern zugestimmt. Mama, du bist die beste Mutter der Welt. Und wir lieben dich alle.

warum sind wir hier? Mit Bier! Wir fragen euch, was wollt ihr? Wieso, weshalb, warum sind wir hier? Bier! Wir fragen euch, was wollt ihr? Wieso, weshalb, warum sind wir hier? Mit Bier! Wir fragen euch, was wollt ihr? مرحبا بكم في برنامج نيمانسلاند. كنتمنى هذا البرنامج يعجبكم. نيمانسلاند صوت الحرية. Ja, was glaubt ihr, was das für eine Sprache war? Wer hat eine Idee? Ich gebe euch drei Alternativen. Chinesisch, Bantu oder Arabisch? Ich glaube Arabisch. Richtig, bravo. Thema, über das ich mit euch sprechen wollte, ist das Thema Musik. Ihr hört ja alle, wie alle jungen Leute und auch alle Erwachsenen und älteren Leute, wir hören alle jede Menge Musik. Es gab, glaube ich, noch nie in der Geschichte der Menschheit so viel verschiedene Musik zu hören wie im Moment. Allein was auf YouTube ist, reicht, um ungefähr 7 Millionen Jahre nichts anderes als Musik zu hören. Maddie, was hörst du denn so gerne Musik? Ich höre gerne Rock, aber ein Lied, das mir sehr gefällt im Moment, ist Je veux von einer französischen Liedermacherin, die Zaz heißt. Ein guter Freund von mir hat es mir vor einiger Zeit gezeigt und seitdem kann ich nicht aufhören, dieses Lied zu hören. Zaz erzählt in diesem Lied, dass Geld für sie nicht wichtig ist, sondern die Liebe und das Glück. Und sie äußert ihre Ablehnung eines materialistischen Lebens. Außerdem finde ich, dass sie eine sehr tolle Stimme hat. Da ist sie. Wir hören jetzt Zaz. Oder die Franzosen sagen vielleicht Zaz. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-da-pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-da-pa-pa-pa-da. C'est pas votre argent qui fait mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains. Je suis comme ça, je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là, j'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas, et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Do n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma... Ja, die französische Sängerin Sass hier mit ihrem Lied Je veux. Je veux heißt ich möchte oder ich will. Und das klingt ja toll. Tolle Stimme hat sie jedenfalls. Erinnert ein bisschen an diese großen Stimmen, die es im Moment gibt. An Adele und Melody Gardot und alle diese jungen Frauen, die so klasse singen. Käthe natürlich nicht vergessen. Hier im Niemandsland haben wir sie gespielt. So, wir haben ein bisschen das Fenster aufgemacht. Das geht nach hinten zum Meer raus. Da fliegen gerade ein paar Möwen hier am Studiofenster vorbei. Das ist eine frische Brise, die vom Meer herkommt. Nadja, was ist denn so deine Musik, die du im Moment gerne hörst? Ich kann diese Frage nicht richtig antworten. Ich liebe so viele verschiedene Musik und Künstler, dass ich nicht nur einen nennen kann. Ja. Musik ist eine endlose Welt. Aha. Aber ich höre gerne deutsche Musik und ich kenne einige Bands und Sänger, die mir sehr gut gefallen. Wie zum Beispiel Nena, Wir sind Helden und wie du gesagt hast, die neue bekannte Käthe. Die neue bekannte Käthe, ja, bekannt durch den TV Noir. Das ist ein Liedermacher-Musik-Fernsehsender aus Berlin und vielleicht auch ein bisschen durch uns hier, durch Niemandsland. Und David, was hörst du denn so im Moment an Musik? Ich höre gern Rockmusik. Aha. Und eines meiner Lieblingslieder ist Hotel California von der Rockband Eagles. Klar, das ist ein Klassiker. Der wird aber auf den kommerziellen Radios so oft gespielt, dass wir ihn jetzt hier nicht direkt bringen. Stattdessen hören wir mal, was Käthe uns da erzählt. Käthe unter meiner Haut. Das Grau, deine Stimme ist in mir. Ah! to everybody out there. You're listening to Niemann's Land. 91.4 FM Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Minuten bis zu den Nachrichten bzw. den Katastrophen hier im Niemandsland vom heutigen Freitag, den 12. Juli 2013. Ein heißer Sommer hier in der gräflichen Stadt, wie die Spanier sagen, die Katalanen, in der Ciudad Condal. Meine Damen und Herren, Sie hören Niemandsland, Sie hören Contrabanda FM. Nuria, könntest du dir vorstellen, einmal in Deutschland zu arbeiten? Ja, tatsächlich möchte ich in Deutschland irgendwann arbeiten. Ich denke, es wird eine gute Gelegenheit für mich sein. Ja, du willst ja Architektin werden. Könntest du dir vorstellen, da mal Häuser oder große Bauprojekte in Angriff zu nehmen? Ja, warum nicht? Aber es fehlen jetzt 5 Jahre vom Studium und ich weiß nicht. 5 Jahre fehlen noch bis zum Abschluss deines Studiums. Ja. Das heißt, du hast jetzt 1 Jahr hinter dir, ne? Ja, nur 1 Jahr. Das heißt, das Studium dauert 6 Jahre. Mhm. Das wären in Deutschland 12 Semester. Das ist ganz schön lang, ne? Ja. Oder? Gut. Einer der längsten. Ja. Mary, und du? Ja, das ist einer meiner Träume. Ich würde gerne in Deutschland vor ein paar Jahren arbeiten. Ich brauche diese Erfahrung und deswegen habe ich mich alle diese Jahre mit der Sprache darauf vorbereitet. Könntest du dir vorstellen, vielleicht einmal ein Erasmus-Stipendium zu bekommen und dann vielleicht 1 Semester in Deutschland zu studieren? Ist das möglich? Ich glaube, dass es mit Tiermedizin nicht möglich ist. Tiermedizin fällt also nicht ins Programm für die Erasmus-Stipendien? Ich glaube, dass die Autonome hat keinen Vertrag, mit Erasmus. Ah, schade, ne? Ja. Das wäre natürlich klasse. Ja? David, wie sieht's bei dir aus? Als Ingenieur, als Bauingenieur, nein, als Maschinenbauer, ne? Ja, richtig. Ich kann mir vorstellen, in Deutschland zu arbeiten, aber ich sollte mein Deutsch verbessern, wenn ich da arbeiten möchte. Ja, bei dir geht's ja nur noch ums Perfektionieren. Gut bist du ja schon, kommunizieren kannst du ja toll. Und könntest du dir vorstellen, vielleicht auch ein Jahr ein Erasmus-Stipendium zu haben? Ja, ich konnte da ein Stipendium machen. Ja? Hast du dir überlegt, das vielleicht ganz konkret zu machen, oder? Nee, nicht schon. Ne? Gut, ein anderes Thema, das die jungen Leute hier wirklich sehr stark betrifft, das ist diese hohe Arbeitslosigkeit. Laut den letzten Statistiken sind schon 57%, weit über 50% auf alle Fälle, der spanischen Jugendlichen arbeitslos. Das erfüllt uns natürlich mit großer Sorge und vielleicht dich natürlich auch, Nuria, oder? Was würdest du sagen? Arbeitslosigkeit hier in Spanien? Es ist sehr schlecht, die Arbeitslosigkeit hier. Und ich sorge über diese Situation jeden Tag. Mhm. Vor allem, wenn ich an mein Studium denke. Es gibt jetzt keine Arbeit für Architekten in Spanien und ich bin sicher, dass ich im Ausland arbeiten werde. Ja. Du bist schon ziemlich sicher. Mary, was denkst du? Ja, die Mehrheit meiner Freunde, die nicht mehr studieren, sind arbeitslos. Mhm. Oder sie haben Arbeiten, die sehr schlecht bezahlt sind. Aber das Problem betrifft nicht nur die Jungen. Unsere Eltern haben hier auch viele Schwierigkeiten. Was mir besonders Sorgen macht, ist, dass viele Tiermedizinstudenten am Ende hier nicht als Tierärzte arbeiten, weil hier die Arbeitschancen nicht sehr gut sind. Die Arbeitschancen für Tierärzte sind hier nicht sehr gut, sagst du. Ja. Woran liegt das? Gibt es hier nicht genug Tiere oder gibt es zu viele Tierärzte oder werden die einfach nur schlecht bezahlt? Es gibt zu viele Tierärzte und auch es ist nicht sehr gut bezahlt. Ja? Ja, wir müssen 5 Jahre studieren und dann sind nicht schlecht bezahlt. Um dann schlecht bezahlt zu werden, das heißt prekäre Jobs zu haben, das ist natürlich traurig und schade. Für so viel Qualifikation und so viel Fleiß und so viel Studium. David, was denkst du über den Arbeitsmarkt hier in Spanien? Ich sorge mich sehr um die hohe in Spanien und ich hoffe, dass die Wirtschaftskrise so schnell wie möglich beendet wird. Ja, wie könnte man das machen? Sollte man eine neue Regierung wählen oder was ist die Lösung? Was denkt ihr? Was sollte man tun? Ja, vielleicht, das wäre eine Möglichkeit. Ja, oder mehr protestieren vielleicht, mehr auf die Straße gehen und protestieren. Hat da jemand eine Idee? Nein, es ist sehr schwer, das zu ändern. Ja. Gut, wir können hoffen, dass die Leute bald anfangen, wirklich noch mehr zu protestieren. Dann auch anfangen, andere Parteien und Politiker zu wählen und nicht diese korrupten Leute, die uns im Moment regieren und den Jugendlichen die Zukunft kaputt machen. Niemandsland 91.4 FM. Ich hab mich gewehrt gegen das, was gut war für mich. Ich hab mich gesperrt, als wüsste ich's nicht. Ich hab mich entfernt von meinem Licht. Ich hatte es verlernt. Ich spürte mich nicht. Meine Sehnsucht ist mein Glück, führt mich wie ein blinden Stock und ich find zu mir zurück. Ist der Weg auch ungewiss, weiß ich jetzt, was ich vermiss, denn ich hab mich wach geküsst. Ich hab mich verrannt im Seelenlabyrinth. Ich hab nicht erkannt, wie weit und wohin. Ich war so gebannt, blendet vom Glanz. Ich hab mich verbrannt, ehe ich mich fand. Meine Sehnsucht ist mein Glück, führt mich wie ein blinden Stock und ich find zu mir zurück. Weiß ich jetzt, was ich vermiss, denn ich hab mich wach geküsst. Stehen und wie durch Wunder kann. bist mein Hafen, mein Leuchtturm, wenn's in mir wütet wie ein Sturm. Und endlich komme ich zur Ruhe. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda. El 91.4, freqüència modulada. Hallo, es ist Freitag, der 12. Juli 2013, beziehungsweise morgen wird es Samstag, der 13. Juli 2013 sein. Wer uns also morgen hört, wird denken, es ist live, aber live ist es heute Freitag. Die Katastrophen und vermischten Meldungen vom heutigen Freitag. Da ist zuerst einmal eine Nachricht zum Thema Putschgefahr in Venezuela. Enthüllungen über Staatsstreichpläne von Teilen der Opposition. 18 Kampfflugzeuge auf US-Luftbasen sind schon in Kolumbien stationiert. Die venezolanische Opposition soll vom Nachbarland Kolumbien aus Angriffe zum Sturz der Regierung Nicolás Maduros vorbereiten. Der Informationsminister Venezuelas, Ernesto Villegas, bestätigte Putschpläne am gestrigen Donnerstag in einem Gespräch mit dem US-Fernsehsender CNN auf seiner spanischen Fernsehstation. Er verwies auf den Mitschnitt eines Telefongesprächs der ultrarechten Parlamentsabgeordneten Maria Corina Machado, der Anfang Juni öffentlich geworden war. Darin hatte sie sich für einen sofortigen und gewaltsamen Staatsstreich ausgesprochen. Wir gehen nicht auf die Straße, um zu betteln. In mehreren deutschen Städten kämpfen Flüchtlinge für ihre Rechte und oft auch gegen Legenden. Das berichtet die Junge Welt auf ihrer Internetseite vom heutigen 12.07. Dann etwas Neues zum Thema globale Stasi, Rundumüberwachung aller Bürger auf diesem Planeten durch das größte Spitzelsystem aller Zeiten, die NSA. In Wiesbaden erhält der US-amerikanische Geheimdienst NSA eine weitere Filiale. Landesregierung hat keine Kenntnis. Kritik von der Stadtratsopposition. Die Aufregung um die Schnüffelpraktiken der US-Geheimdienste NSA und CIA in der BRD schlägt sich nun auch in der Wiesbadener Kommunalpolitik nieder. So bestätigten lokale Medien in den letzten Tagen einen Bericht des Spiegel, wonach die NSA derzeit in der hessischen Landeshauptstadt ein aufwendiges, so nennen die das, Consolidated Intelligence Center mit abhörsicheren Büros und Hightech-Kontrollzentrum errichten lässt. Das heißt, eine Spitzelzentrale mitten in Deutschland. Die neue 124 Millionen Dollar teure Geheimdienstzentrale soll ab 2015 mit deutschen Geheimdiensten zusammenarbeiten und einen alten Standort in Griesheim bei Darmstadt ersetzen. Sie steht im Zusammenhang mit dem aktuellen Aufbau der neuen europäischen Kommandozentrale der US Army auf einem Gelände am US-Militärflughafen Air Base in Wiesbaden-Erbenheim. Hier sei bereits seit 2008 die 66. Military Intelligence Brigade stationiert, die zum Nachrichtendienst der US Army INSCOM gehöre und laut Wikipedia der Armeeanteil der NSA sei. Das berichtet die Lokalpresse. Das heißt, im Herzen Deutschlands eine Spitzelzentrale, um die deutschen Bürger zu bespitzeln und weltweit natürlich auch alles abzuhören, zu filmen und zu registrieren, was sie nur kriegen können. Ein unglaublicher Skandal, der sich da abspielt und eine, sagen wir mal, feige Regierung, die sich nicht traut, dagegen zu protestieren und diese Praktiken zu beenden bzw. Einhalt zu gebieten und auf seine Souveränität als Nation zu pochen. Dann gibt es Weitere Neuigkeiten zum Thema Sachsens Prügelpolizei. Sachsens Grüne werfen Behörden vor, im König-Prozess manipuliert zu haben. Anklagen, wie es politisch gefällt. Das wirft der sächsische Grünen-Abgeordnete Johannes Lichti den Behörden im Fall Lothar König vor. Deshalb musste sich der Landtag am Donnerstag mit dem Strafprozess gegen den wegen schweren Landfriedensbruchs angeklagten Jenaer Stadtjugendpfarrer befassen. Lichti konfrontierte die CDU-FDP-Regierung mit offensichtlichen Falschaussagen von Beamten im Zeugenstand und Prügelattacken der Polizei während der Anti-Nazi-Proteste am 19. Februar 2011 in Dresden. Letztere dokumentierten während des Prozesses aufgetauchte Videos, welche die Polizei offenbar vorsätzlich zurückgehalten hatte. Zudem wurde so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft ad absurdum geführt, König habe zur Gewalt aufgerufen. Werfen wir einen Blick auf die Spiegel-Online-Seite. Da gibt es ein Foto vom Moskauer Flughafen. Da sieht man den Whistleblower Snowden, einen der mutigsten Männer unserer Zeit. Snowden bittet um vorübergehendes Asyl in Russland. Niemand anderes wollte ihn haben. Wochenlang war er abgeschottet. Jetzt hat NSA-Enthüller Edward Snowden mit Menschenrechtlern auf dem Moskauer Flughafen gesprochen. Er will zunächst Russland um temporäres Asyl bitten und danach nach Lateinamerika reisen. Die Amerikaner drohen jetzt schon voraussichtlich damit, Putsche zu organisieren in den Ländern, vielleicht, oder in dem Land, in Venezuela in diesem Fall, das eventuell Snowden aufnehmen will. Der flüchtige US-Computerspezialist Edward Snowden will also in Russland Asyl beantragen, zumindest vorübergehend. Das sagte Tatjana Lochinja, die stellvertretende Chefin von Human Rights Watch in Russland, während des Treffens mit dem NSA-Enthüller. Nur so habe Snowden eine garantierte Sicherheit für seinen Aufenthalt in Russland. Lochinja stand in Kontakt mit Alan Berry von der New York Times. Später wolle er Asyl in Lateinamerika beantragen, sagte demnach Snowden. Er habe Angebote aus Venezuela, Bolivien, Nicaragua und Ecuador erhalten. Snowden sagte zudem, die UNO-Menschenrechtskommission würde ihn als Asylsuchenden anerkennen, die USA aber nicht. Das habe das Verhalten der US-Regierung gezeigt, als das Flugzeug des bolivianischen Präsidenten Evo Morales in Wien Notland musste, beziehungsweise im wörtlichen Sinne gekidnappt wurde. Snowden war an Bord der Maschine vermutet worden. Regierungen in Westeuropa und Nordamerika würden außerhalb des Rechts agieren. Ihn vom Reisen abzuhalten, beklagte Snowden weiterhin. Er wolle deshalb in Russland bleiben und reisen. Er habe die internationalen Organisationen dazu aufgerufen, an die EU und USA zu appellieren, nicht einzugreifen. WikiLeaks veröffentlichte wenig später sein Statement. Nach dem Treffen mit Snowden sagte die Menschenrechtlerin Lochinja, der IT-Experte fühle sich sicher auf dem Flughafen. Er wisse aber, dass er nicht für immer dort bleiben könne. Laut der Mitarbeiterin von Human Rights Watch will Snowden erst in Russland Asyl beantragen, später nach Lateinamerika reisen. Grund dafür sei, dass er nicht ausreisen könne, so Lochinja. Der 30-Jährige wolle in Russland bleiben und habe um Hilfe beim Erstellen des Asylantrags gebeten. Snowden hatte Vertreter von Menschenrechtsorganisationen überraschend zu diesem Treffen auf dem Moskauer Flughafen Scheremetjewo am heutigen Freitag eingeladen. Neben Lochinja nahmen Sergei Nikitin von Amnesty International und der prominente Anwalt Genri Resnik teil. Human Rights Watch veröffentlichte ein Foto des 30-Jährigen, auf dem er gut gekleidet und offenbar bei guter Gesundheit ist. Sergei Nikitin von Amnesty forderte mit Verweis auf die in den USA mögliche Todesstrafe, dass kein Land Snowden an Washington ausliefern dürfe. Nikitin sicherte Snowden Unterstützung zu. Seine Organisation werde weiter Druck auf die Regierung ausüben, um die Menschenrechte des NSA-Enthüllers zu sichern. Für dringende Fälle steht Ihnen unser automatischer Sündenspeicher zur Verfügung. Die Absolution wird Ihnen per Nachname zugestellt. Bitte beichten Sie jetzt. Dann ist auf der Spiegel-Homepage zu lesen, gequälte 15-Jährige in Afghanistan, Gericht lässt Folterer heimlich frei. Ein afghanisches Paar hat seine 15-jährige Schwiegertochter über Monate gefoltert. 2012 wurde es deswegen zu 10 Jahren Haft verurteilt. Jetzt sorgt ein Gericht in aller Stille für die Freilassung der Täter. Menschenrechtsaktivisten sind entsetzt. Dann ein Bericht über den Waffendeal mit Saudi-Arabien. 270 deutsche Panzer wollte Saudi-Arabien, das Apartheid-Regime, der klerikale faschistische Staat vom Rüstungskonzern Krauss-Maffei Wegmann kaufen, doch angeblich steht das Geschäft vor dem Aus. Miteigentümer Burkhard von Braunbären sieht darin die Quittung für den unternehmerischen Blindflug und begrüßt zugleich ein mögliches Scheitern des Deals. Naja, meine Damen und Herren, so etwas gibt es also auch noch. Diese Sachen scheitern. Dann gibt es hier ein Foto aus dem Sonnensystem, kosmisches Kleeblatt. Das Sonnensystem ähnelt einem gigantischen Kometen. Auf seiner Reise durch den Weltraum zieht es einen Schweif hinter sich her. Astronomen konnten diese Struktur jetzt direkt beobachten und berichten von einem vierblättrigen Kleeblatt. Man sieht hier ein wirklich sehr spektakuläres Foto auf der Spiegel-Homepage zu diesem Thema. Kann ich allen empfehlen, die sich für kosmische Angelegenheiten interessieren. Werfen wir mal einen Blick auf die Homepage der ARD, der tagesschau.de. Das erste, was man sieht, ist natürlich das Konterfei des Whistleblowers Edward Snowden. Hören wir einmal rein, was die ARD da in ihren Nachrichten in 100 Sekunden meldet. Meine Damen und Herren, ARD-Nachrichten in 100 Sekunden. Snowden harrt seit fast 3 Wochen ohne gültige Papiere im Transitbereich eines Moskauer Flughafens aus. Seit der Computerexperte Internetspionageprogramme öffentlich gemacht hat, fordern die USA seine Auslieferung. Gespräche über US-Spähprogramm. Bundesinnenminister Friedrich will in Washington mit Vertretern der US-Regierung über die Vorwürfe gegen den Geheimdienst NSA sprechen. Er wolle klarstellen, dass eine flächendeckende Überwachung nicht verhältnismäßig sei. Unklar ist, ob die USA tatsächlich Informationen über die Spähprogramme herausgeben werden. Massendemonstration der Mosi-Anhänger in Ägypten. Die islamistischen Muslimbrüder haben zu einem Marsch der Millionen aufgerufen. Sie fordern, den gestürzten Präsidenten wieder in sein Amt einzusetzen. Am Montag waren bei Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften und Mosi-Anhängern mehr als 50 Menschen getötet worden. Irland erlaubt erstmals Abtreibungen. Das beschloss das Parlament des katholisch geprägten Landes mit deutlicher Mehrheit. Schwangerschaftsabbrüche sollen künftig straffrei sein, wenn das Leben der Frau gefährdet ist. Darunter fällt auch eine Suizidgefahr der Frau. Das Gesetz muss noch das irische Oberhaus passieren. Feuersbrunst in Portugal. In der Region Bragança im Nordosten des Landes zerstörten Brände weite Flächen des Landes. Hunderte Feuerwehrleute sind im Einsatz. Ihre Arbeit wird von den hohen Temperaturen erschwert. Das Wetter. Morgen im Nordwesten zunächst noch dichte Bewölkung, verbreitet aber freundlich mit viel Sonne. 18 bis 27 Grad. Ja, das waren die Nachrichten in 100 Sekunden von unseren Kollegen von der Tagesschau. Vielen Dank für die Übertragung. Alle Bücher sowie am gesamten Nachlass des Führers. Als erste Wiedergutmachungsgäste legt um 3 Uhr... Das Hauptthema des Tages auf allen großen Homepage-Seiten der Medien- und Presseorgane in Deutschland ist natürlich die Zusammenarbeit zwischen der NSA und dem Spitzel-Bundesnachrichtendienst bei der Bespitzelung der Menschen weltweit. Nach Informationen des Guardian hat Microsoft dem US-Geheimdienst NSA Zugriff auf seinen Webmail-Dienst gegeben. Das Blatt beruft sich dabei auf Angaben des Ex-Geheimdienstlers Snowden. Der will sich heute in Moskau zu seiner Lage äußern, hat er auch getan. Microsoft bestreitet alle Vorwürfe. Die Finanzpolitik des Heiligen Stuhls. Wie gesagt, auch hier Panzerdeal wohl vor dem Aus. Das ist eine gute Nachricht. Saudi-Arabien 270 Leopard-Panzer zu verkaufen und die dann auf die Bevölkerung loszulassen, das ist natürlich ein, ja, sagen wir mal, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. In einem einzigen Schuss 5 Pinguine, die sie irrtümlich für argentinische Oberkellner hielten. Dann, wie gesagt, Ägypten kommt nicht zur Ruhe. Millionen sollen für Morsi demonstrieren. Die Muslimbrüder rufen zu neuen Protesten auf. In Ägypten rufen also die Anhänger auf, gegen die Regierung zu demonstrieren. Mit einem riesigen Protestmarsch wollen sie heute für Morsis Wiedereinsetzung demonstrieren. Werfen wir einen Blick auf die Kulturnachrichten, zum Ende schon. Da gibt es zum Thema Indie-Schlager aus Berlin, gibt es Extremist der Liebe, er schafft es, Hipster zum Schunkeln zu bringen, egal ob auf Partys, vor dem heimischen PC oder mit dem Smartphone. Sein Song morgens um 3:30 mit dem dazugehörigen Musikvideo ist ein Internethit. Der junge Schweizer Dagobert erobert mit Liebesschnulzen die Herzen der Playlisten einer sonst recht coolen Generation. Ja, das ist Dagobert, ich bin zu jung, von seinem Album Dagobert, Buback Tonträger. Dagobert, der Schnulzensänger aus den Bergen, wie er selbst sagt. Ein Schweizer, der sich in Berlin unglücklich in eine ältere Frau verliebt und völlig scheitert. Dein Ideal, deine Erwartungen sind Mittel nur zum Zweck. Ich bin zu jung. Im Musikvideo rechnet er ab, lässt alle anderen Frauen abblitzen. In Wahrheit flüchtet er aus Berlin, schreibt unzählige Songs über genau diese Frau. Dagobert, ein Extremist der Liebe. Ja, also ich habe ja schon einiges zugemutet. So. Inzwischen ist alles okay, aber es hat sie auch eine Weile belastet, weil sie wollte ja nichts von mir und so weiter. Aber ja, so ganz verkehrt ist es nicht, muss ich leider zugeben. Ja. Als schüchterner, hagerer Junge in seiner Kindheit und Jugend gehänselt, will er nach der Schule als Penner leben, wie er selbst sagt. Er wohnt im Kellerproberaum von Freunden, schreibt erste Songs und gewinnt damit ein hochdotiertes Schweizer Kulturstipendium. Er kommt nach Berlin, verprasst das Geld, verliebt sich vergeblich und verkriecht sich zurück in die Berge. Dort lebt er 5 Jahre in einer kleinen Hütte zwischen Schnee, Eis und Einsamkeit, entstehen seine Liebeslieder. Eine Story zum Verfilmen. Stell mir schon wieder vor, wie es jetzt wär mit dir. Durch kalte Straßen geistern, morgens um 3:30. Ein ganzes Leben voller Lust auf immer mehr. Liegt uns zu Füßen, wie ein Gott. Ja, Dagobert, ein Schnulzensänger der anderen Art, der anderen Machart. Lustiger Vogel, schräge, ironische Musik. Das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium. Meine Damen und Herren, 91.4 FM, Kontrabanda, Niemandsland. Es ist wirklich ein heißer Nachmittag hier in der Stadt. Mir läuft wirklich der Schweiß hier runter, aufs Mikro, auf die Kopfhörer. Und ich bringe erstmal ein bisschen Musik zum noch weiter Anheizen der Atmosphäre, die Skeptiker. Schöne leere Worte, davon wurdest du nicht das. Die Erträge deiner Arbeit nahmen an, du hast deine Stadt. Mein Junge, mein Junge, mein Junge. Heute fährst du große Wagen an der Seite schöner Frauen. Doch die Angst aus alten Tagen drückt dich wie ein schwerer Traum. Niemals wieder ein Verlierer, niemals wieder ärmlich sein. Du gebrauchst die Ellenbogen, bist erfolgreich und gemein. Baby, look. ziehe die Worte ein, ich Freundschaft hört bei mir in auf. Niemand kann, ich werde mich leiden, doch das nimmst du gern in Kauf. Weil wir Loser, weil wir Mann, weil wir Loser, weil wir Mann. Treten und getreten werden war jeher der Welt auf. Aber deine Menschenwürde hast du lange schon verkauft. Hoch voll Leben, die Karriere und Gott, Mammon, nur mit drei. Und die innerliche Lehre soll dein Dauerzustand sein. Weil wir Loser, weil wir Mann. Kaixo, agurri beroena Euskal Herriatik irrati zeamanaldi iraultzaile honi, Kontrabanda FM izeneko eta bereziki Niemas Land programari. Aurrera, musu bat. Vielleicht hat der ein oder die andere die Sprache erraten, das war Baskisch. Unsere Kunde auf Baskisch. Wir haben wieder den Bauernhof eröffnet, hier haben wir wieder Pferde. Kühe, Vögel, die Kuh, die Stalltür ist auf und man hört die Kuh, die ist glücklich, die brummt da in ihrem Stall, die Mut. Ja, Mary, Nuria und David, wir sind jetzt in der letzten halben Stunde des Niemandslandes. Wir können vielleicht noch ein bisschen über den Sommer sprechen. Habt ihr eigentlich Pläne, was ihr so diesen Sommer machen wollt, Mary? Ja. Jetzt mache ich im Juli einen Deutschkurs mit Nuria und David. Und im August will ich mit meinen Freundinnen Irian und Gala einen sehr schönen Ausflug ins La Vall d'Aran machen. Erklär ein bisschen. Das Vall d'Aran liegt im Norden Kataloniens, ja, in der Grenze zu Aragonien, ne? Ja, es ist eine Wegroute, die Carros de Foc heißt. Und Carros de Foc könnten wir vielleicht übersetzen für die Leute, die kein Katalanisch können. Das heißt Feuerkarren, ja? Aha. Und es gibt mehrere Berghütten da. Ja. Und es wird ein bisschen hart, weil wir ein bisschen untrainiert sind. Aber ich glaube, dass wir es mit Erfolg schaffen werden. Wenn ihr geht, werdet ihr jeden Tag fitter. Wie lange soll das gehen, diese Bergwanderung? Ein paar Tage oder? Ich weiß nicht. Aha. Es sind 55 Kilometer. Klasse. Ja. Gut. Und bei dir, Nuria, wie sieht's da aus? Pläne für den Sommer? Zunächst werde ich den Deutschsommerkurs beenden. Mhm. Mary und ich müssen den CA in sehr gut vorbereiten. Und deshalb werden wir sehr viel lernen. Aber später im August, ich weiß nicht, vielleicht eine kleine Reise hier in Katalonien. Mhm. Strand liegt ja auch sehr nah. Nee, oder nicht, bist du kein Strandmensch? Nein. Nein? Nein. Ich gehe gerne ins Berg. In die Berge? In die Berge. Ja. Und David, was wird der machen? Frag ihn doch. Was willst du machen, David? Also ich suche gerade Arbeit angeboten, um diese im August zu arbeiten, zum Beispiel als Rezeptionist oder und Rezeptionist im Hotel, hier an der Küste irgendwo? Ja. Aha. Und wenn es möglich ist, würde ich auch gern in eine europäische Stadt im Urlaub fahren. Mhm. Eine Idee? Paris, Berlin, London? Ja, vielleicht. Oder Wien. Oder Wien. Wien. Ja. Ja. Toll. Ja, ich freue mich, dass ihr heute hier wart. Ganz klasse, große Klasse. Die heutige Sendung wird etwa ab Montag, Dienstag im Podcast von Niemandsland Kontrabanda sein. Da könnt ihr sie noch einmal nachhören und euch auch runterladen und verbreiten, hoffe ich. Und auch andere Leute zum Hören von Niemandsland anregen. Jedenfalls, Mary, Nuria und David, vielen Dank für euer Hiersein. Es war klasse. Ich sage euch schon mal Tschüss. Tschüss. Tschüss. Und danke, dich auch. Gern geschehen. So, noch ein paar Hintergrundgeräusche. Die Gruppe, die wir gerade gehört haben, das sind die Skeptiker, von denen hatten wir aus dem Album Frühe Werke ein sehr emblematisches Lied. Das Lied hieß Loser. Ich würde sagen, wir hören uns noch ein Lied an von der Gruppe. Ich höre sie auch selber sehr gerne. Die vermitteln so ein bisschen den Schwung, die Wut und die Power der jungen Leute in Berlin der 80er, 90er Jahre. Das ist einfach da, das haben die im Blut, das ist Punk. Spanier, die jetzt in Bremen leben. Alle haben einen Universitätsabschluss und erste Berufserfahrung. Nun wollen sie in Deutschland arbeiten. Denn der spanische Arbeitsmarkt bietet ihnen kaum Perspektiven. In ihrer Altersgruppe ist fast jeder Zweite arbeitslos. Leute, die sehr gut formiert sind, sehr gute Ausbildung haben, können keine richtige Arbeit haben. Oder sie haben eine Arbeit, aber wirklich schlecht bezahlt. Schlechte Bezahlung, kaum Aufstiegschancen. Die drei Freunde waren unzufrieden mit ihren Jobs und hoffen auf bessere Chancen im kühlen Norden. Vielleicht das Wetter ist nicht so gut, aber ist eine neue Erfahrung. Das Wichtigste ist nicht das Wetter, sondern meine Karriere und die Zukunft. Ne? Und das habe ich hier in Deutschland. Bei einer Softwareberatungsfirma sind zwei der drei Spanier bereits fest angestellt. Sie sind direkt in Madrid angeworben worden. Ihr neuer Arbeitgeber wusste, dort sind viele hochqualifizierte Akademiker auf Jobsuche. Ich denke, wir sind nicht hier für ein Jahr oder ein paar Jahre. Wir wollten eigentlich hier bleiben. Außerdem gibt es sehr gute Verbindungsmöglichkeiten zwischen Deutschland und Spanien. Ich persönlich komme aus Alicante und wir haben Direktflug von Bremen nach Alicante, so ist es ganz bequem. Mein Fall ist nicht so. Ich komme aus Madrid und... Ja, bei dir vielleicht ist es nicht so einfach, aber auf jeden Fall, wir sind, ja, so ist in zwei oder drei Stunden, ich bin in Spanien, kann meine Familie besuchen und dann kann ich hier arbeiten. Und weiter Deutsch lernen, während sich so mancher deutsche Kollege mit Spanisch quält. Seit wann? Also Spanisch? Seit 3 Jahren. Oh, dann kannst du Spanisch lernen? Ja, ja, fast fließend, ne? Naja. Una cerveza, por favor, ¿no? ¿Cómo? Una cerveza, por favor. Ja, ja, dos. Ja, ja. Die Firma will noch mehr Mitarbeiter finden, wie die neuen Kollegen aus Spanien. Auch in anderen südeuropäischen Ländern gäbe es schließlich Softwareentwickler, die mit ihrem Job im Heimatland unzufrieden sind. Jeder, der Deutsch spricht und Englisch spricht, ist uns willkommen, weil das sind die beiden Sprachen, die wir auf jeden Fall in unseren Kundenprojekten beherrschen müssen. Wenn dann Leute aus anderen Ländern Europas mit weiteren Fremdsprachen dazukommen, kann das nur hilfreich sein. Wir haben Projekte in Göhr, wir haben Projekte in Spanien, wir haben Projekte in Frankreich. Also insofern ist das durchaus auch interessant. Rodrigo Gomez, der Dritte im Bunde, hat noch keinen Job. Er lernt Deutsch. Vor der Sprachschule aber dominiert Spanisch. Er ist auch aus Spanien. Ja. Er ist Architekt. Architekt, Ingenieur und die andere. Auch Ingenieur. Der Wirtschaftsingenieur hat für eine internationale Unternehmensberatung gearbeitet. Nach diesem Kurs kann er auch auf Deutsch erklären, warum die Krise für deutsche Firmen auch Chancen bietet. In die anderen Länder, in Süden Europa, die Ökonomie ist nicht gut. So, jetzt für deutsche Firmen, sie können da gehen und gute Leute finden und hier bringen. Und die Leute, sie wollen hier kommen. Auch in dieser Sprachschule steigt die Zahl der südeuropäischen Schüler in den Deutschkursen. Beim Sport treffen sich die drei Freunde wieder. Ein Firmenturnier. Fußball hilft, falls doch mal das Heimweh kommt, sagt der spanische Torwart. Wir sind die Firmenarbeit, wir sind diese Leute, wir sind nicht nur Spanier, es gibt auch Deutsche, Türke, ja, glaube ich, das sind alle, wir sind. Ich bin ganz gemütlich hier in der Firma, so momentan, es könnte lange Zeit bleiben. Erst wenn es mit der Wirtschaft in Spanien in ein paar Jahren wieder aufwärts gehen sollte, dann könnte er sich vorstellen, in seine Heimat zurückzukehren. Niemandsland. Wir machen ein anderes Radio. Wir bringen andere Musik. Wir mischen die Sprachen. Wie weit können wir gehen für unser Ego? Wie lange wird's dauern, bis nichts mehr geht und wie vieles muss noch bluten und leiden, bis nicht nur einige die Fehler endlich einsehen? Wie weit können wir gehen für unser Ego? Wie lange wird's dauern, bis nichts mehr geht und wie vieles muss noch bluten und leiden, bis nicht nur einige die Fehler endlich einsehen? Wie viele Kriege um Gebiete? Wie viel sterben für Tradition und für Profite? Wie viele Rassen außen rüsten auf und kämpfen mit vollem Hass und leerem Bauch, yeah. Wie viele Menschen müssen fliehen und wie viel Regime foltern Widerstandsgruppierung? Wie lange zwingen sie die Minderheiten auf die Knie aufgrund von Faschu-Ideologien, yeah. Wie viele missbrauchen ihr Amt für Macht und schüren Angst zur Rechtfertigung von Überwachung? Wie viel marschieren ein beim selbstgemachten Feind? Und die UN schaut zu, doch keiner fragt sich. Wie weit können wir gehen für unser Ego? Wie lange wird's dauern, bis nichts mehr geht? Und wie vieles muss noch bluten und leiden, bis nicht nur einige die Fehler endlich einsehen? Wie weit können wir gehen für unser Ego? Wie lange wird's dauern, bis nichts mehr geht? Und wie vieles muss noch bluten und leiden, bis nicht nur einige die Fehler endlich einsehen? Wie oft zählt Quantität mehr als Bestand? Wie viel haben wir, wie viel die Wirtschaft in der Hand? Und wie viel Konzernfusion vernichten Arbeitslohn? Wie viel zählt die Familie, wie viel Börsenwertpapiere? Wie lang schon produzieren wir Gifte? Wie lang schon wird gar nichts erreicht auf Umweltgipfeln? Wie viele Konventionen zugunsten von Onkel Sam? Wie viel Verantwortung bleibt bei den Mittellosen hängen? Wie weit können Menschen Dinge vereinnahmen, die diese Welt in Jahrmillionen allein erreicht hat? Wie weit schauen wir voraus für ihre Zukunft? Oder geht's uns nur um uns allein? Yeah. Wie weit können wir gehen für unser Ego? Wie lange wird's dauern, bis nichts mehr geht? Wie vieles muss noch bluten und leiden, bis nicht nur einige die Fehler endlich einsehen? wird's dauern, bis nichts mehr geht. Und wie vieles muss noch bluten und leiden, bis nicht nur einige die Fehler endlich einsehen. Oh, wie weit können wir noch gehen, bis uns gar nichts mehr bleibt? Oh, wie lang gibt es noch Luxus für die Engstirnigkeit? Oh, wie weit, wir sehen die Zeichen, noch vergessen die Zeit. Oh, wie viel begreifen, es geht nicht allein um sie. Wie weit können wir gehen für unser Ego? Wie lange wird's dauern, bis nichts mehr geht? Und wie vieles muss noch bluten und leiden, bis nicht nur einige die Fehler endlich einsehen? Wie weit können wir gehen für unser Ego? Wie lange wird's dauern, bis nichts mehr geht? Und wie vieles muss noch bluten und leiden, bis nicht nur einige die Fehler endlich einsehen? Muss noch bluten und leiden, bis nicht nur einige die Fehler endlich einsehen. Wie weit können wir gehen für unser Ego? Wie lange wird's dauern, bis nichts mehr geht? Und wie vieles muss noch bluten und leiden, bis nicht nur einige die Fehler endlich einsehen? Herr Nosleaf, wie weit sollen wir gehen? Ein Filmtipp. In meinem 2001 Filmkalender, wo ich jeden Tag ein Blatt abreiße, haben wir heute folgenden Film. Deutschland, bleiche Mutter. Ich habe hier gerade auf YouTube geguckt, da heißt das Germany, pale mother. Alemania, madre pálida. Helma Sanders Brahms Film ist eine sehr persönliche Auseinandersetzung mit ihrer Mutter. Gleichzeitig formuliert die Regisseurin grundsätzliche Aussagen zur Emanzipation. Kurz vor Kriegsausbruch heiraten Hans und Lene, dargestellt von Ernst Jacobi und Eva Mattes. Hans muss an die Front und so sehen sich beide nur noch bei den seltenen Heimaturlauben. Lene wird schwanger und muss sich mit Tochter Anna allein durchschlagen. Nach 1945 leben alle drei wieder zusammen, aber Hans und Lene entfremden sich zunehmend. Das festgelegte Familienleben wird Lene zur Last. Deutschland. Mögen andere von ihrer Schande sprechen, ich spreche von der meinen. O Deutschland, bleiche Mutter. Wie sitzest du besudelt unter den Völkern? Unter den Befleckten fällst du auf. Von deinen Söhnen der Ärmste liegt erschlagen. Als sein Hunger groß war, haben deine anderen Söhne die Hand gegen ihn erhoben. Das ist ruchbar geworden. Mit ihren so erhobenen Händen, erhoben gegen ihren Bruder, gehen sie jetzt frech vor dir herum und lachen in dein Gesicht. Das weiß man. In deinem Hause wird laut gebrüllt, was Lüge ist, aber die Wahrheit muss schweigen. Ist es so? Warum preisen dich ringsum die Unterdrücker? Aber die Unterdrückten beschuldigen dich. Die Ausgebeuteten zeigen mit Fingern auf dich. Aber die Ausbeuter loben das System, das in deinem Hause ersonnen wurde. Und dabei sehen dich alle den Zipfel deines Rockes verbergen, der blutig ist vom Blut deines besten Sohnes. Hörend die Reden, die aus deinem Hause dringen, lacht man. Aber wer dich sieht, der greift nach dem Messer, wie beim Anblick einer Räuberin. O Deutschland, bleiche Mutter, wie haben deine Söhne dich zugerichtet, dass du unter den Völkern sitzest, ein Gespött oder eine Furcht. Ich kann mich an nichts mehr erinnern in der Zeit vor meinem Leben. An dem, was geschah, bevor ich geboren war, trifft mich keine Schuld. Da gab es mich nicht. Ich fing an, als mein Vater meine Mutter zum ersten Mal sah. Hallo, Fräuleinchen. Püppchen. Hey, Kleine, wo du kannst. Süße, dreh dich doch mal um, Schwester. Die ist doch viel zu spack. Hey, Enno! Enno! Er war nicht der Nazi. Das war der andere, sein Freund. Heil Hitler! Heil Hitler! Lass doch mal den Hass so an. Was? Sie hat nicht geschrien. Eine deutsche Frau. Eine richtige deutsche Frau. Mit den schwarzen Haaren? Rein arisch. In ihrer Familie sind sonst alle blond. 7 Töchter. Sie ist die einzige Schwarze. Eine schöner als die andere. Kein Wort gesagt. Ich gehe mit ihrer Schwester zum Ruderball. Blond, sage ich dir. Blond. Kornblond. Semmelblond. Blond wie Gold. Sie ist schöner, aber eben schwarz. Da schwimmt eine tote Katze. Kann ich nicht sehen. Katzen sowieso nicht. Ob das Unglück bringt? Unglück wieso? Meine Mutter. Ich habe schweigen gelernt, sagtest du. Von dir habe ich sprechen gelernt. Muttersprache. Socken, der alte Sozi. Mit denen machen wir demnächst kurzen Prozess. Ich weiß nicht, wie Sie sich auf die Texte konzentrieren wollen, wenn Sie so viel reden. Ich höre hier übrigens auf. Dann hat das Schikanieren ein Ende. Wieso habe ich Sie schikaniert? Wie man es nimmt. Sie bleiben aber da. Ich werde mich von jetzt an ganz dem Vaterland widmen. Meinen Sie, Sie gehen ganz zur Partei? Das da ist Deutschland. Mit meinem Daumen kann ich es zudecken. Wir werden die Welt beherrschen. New York, lassen Sie sehen. Ha. Ja. Sieg oder Untergang? Ja, ich tippe auf Untergang. Ja, das dachte ich mir. Du, mein Vater sagt das auch. Der ist ja auch ein alter Sozi. Schlimm genug. Das war ein Ausschnitt aus dem Filmtrailer des Films Deutschland, bleiche Mutter von Helmer Sanders Brahms. Ein sehr persönlicher Film, eine Auseinandersetzung mit ihrer Mutter. Und auch gleichzeitig eine Auseinandersetzung mit der Zeit des Dritten Reiches. Niemandsland 91.4 FM. Contrabando. Alles wunderbar. Et jed Straß in jeder Kleinstadt, in jedem Hus dann in unbewohnt. Man fängt so ja, vom Hollywood Boulevard, Sterne mit Namen im Bild. wenn du flanierst auf dem Boulevard. Die ist auch so zart und zerbrechlich, deshalb hat sie ob hart gemacht. Sie wurde verborgen zur Prinzessin und sie wurde oben den Thron gesetzt. Bis sie der Hals von all dem voll hat, nur noch allein sind wohl zuletzt. You can see all the stars as you walk down Hollywood Boulevard. Some that you recognize, some that you hardly even heard of. People who worked, suffered and struggled for fame. Some who succeeded, some who suffered in vain. Oder Valentino, der hatte Borus, wie der mit Blicke alles klar macht, an jedem Mann ein Mörderschuss. Tritt auf Jacke in den Fall auf Marilyn, ihr Leder hättet schon genug. Es wird wie Edelstahl behandelt, dabei wäre das Fleisch und Blut. Ein paar um Hollywood Boulevard. Und die Miese, die kennst du nur Handvoll davon, sind dir unbekannt. Menschen, die ihr Leder haben, die haben ihre schon berührt. War für die Ewigkeit, war wieder lang anonym. Everybody's a dreamer, and everybody's a star, and everybody's in showbiz, it doesn't matter who you are. But those who are successful, always on your guard, success works hand in hand with failure, along the Hollywood Boulevard. Ein paar um Hollywood Boulevard. Und die Miese, die kennst du nur eine Handvoll davon, sind dir unbekannt. Menschen, die ihr Leder haben, die haben ihr Licht und Wohl. War für die Ewigkeit, war wieder lang an und nü. I wish my life was a no- stop Hollywood movie show. A fantasy world of celluloid villains and heroes. Because celluloid heroes never feel anything. And celluloid heroes never really die. Yeah. Niemandsland. Un programa no només en llengua alemana. A Ràdio Contrabanda 91.4 de la FM. Lieber Gott, du hast viel zu tun.